So, bitte. Also, Zuko, dann erzähl mal, weshalb verfolgen dich die Triaden? Weil ich selbst dazugehöre. Was? Ja, meine Familie ist einer der mächtigsten Triaden-Clans in Shanghai. Du gehörst zu den Triaden? Zu einem weltweit operierenden Verbrecher-Clan, der durch Drogen... Meine Familie gehört dazu. Und genau das ist mein Problem. Ich habe genug von den Machenschaften. Ich will aussteigen. Aber das ist nicht so einfach. Das glaube ich dir. Die Triaden sind kein einzelner Clan. Es gibt unzählige Familien, die unterschiedlich wichtig sind, unterschiedlich viel zu sagen haben und auch eine unterschiedliche Auffassung von der Art haben, wie die Triaden funktionieren. Manche führen die Entstehung der Triaden auf ehrenhaften Widerstand gegen ehemalige Gewaltherrscher zurück. Das ändert nichts daran, dass vor allem die beiden Riesenstädte Shanghai und Hongkong früher unter der Herrschaft der Triaden standen und sehr gelitten haben. Ja, Justus, ist gut. Ja. Mein Großvater ist das Oberhaupt unseres Clans. Sein Name ist Fan Hao. Und er hat mich im Zuge meiner Ausbildung auf Weltreise geschickt. Aha. Eigentlich sollte ich gerade in Los Angeles sein. Doch ich habe mich abgesetzt und bin hierher nach Rocky Beach gekommen. Zufällig. Ich habe einfach die erste Gelegenheit ergriffen, um abzuhauen. Ach, aber die Leute deines Großvaters haben dich verfolgt und gefunden. Ja, und dann hat Peter dir geholfen? Fast richtig. Nicht die Leute meines Großvaters, sondern die meiner Mutter. Ja? Erzähl weiter. Die Triaden verlässt man nicht so einfach. Das ist mir natürlich klar gewesen.